Mein Herz ist aus Stein, aber deins ist es nicht. Du sagst, ich bin ein Schwein und mein Herz ist nicht ganz dicht. Meine Augen sind aus Gold, getränkt in süßen Wein. Und ich sehe kein Licht und ich sehe keinen Sonnenschein. Ich sehe nur die Furcht, die Angst im Abendkleid. Ich bin in meiner Brust nur Schmerz und stille Leid. Meine Ohren, die sind taub, doch du sagst ja auch kein Wort. Und ich höre nur mein Schreien und wünsch mich von ihr fort. Mein Maul, das ist verstummt wie eine alte Uhr. Es ist mein totes Herz, das an mir vorbeifuhr. Ich fahr meinem Herz ganz weit hinterher. Wonach wir suchen, weiß ich nicht, denn das Suchen fällt mir schwer. Meine Haare werden grau, auch wenn nur ich das so sehe. Denn ich werd langsam alt und mir tut so manches weh. Meine Brust schmerzt so sehr, ich schalte es nicht mehr aus. Mein Herz bricht in zwei, bitte hol mich hier raus. Ich seh nur die Furcht, die Angst im Abendkleid. Und ich bin in meiner Brust, nur Schmerz ist zu dir leid. Meine Augen sind aus Gold, getränkt in süßen Wein. Ich sehe kein Licht, ich seh keinen Sonnenschein.